Erster Asaja wurde König von Juda. Er war der Sohn von Amazia. Zweiter, er war 16 Jahre alt. Er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Dritter, er tat gute Dinge für Gott. Er war wie sein Vater Amazia. Vierter, aber die Leute gaben Gott Geschenke auf den Bergen. Fünfter, Gott machte den König krank. Er hatte eine kranke Haut. Sein Sohn Jotham half ihm. Sechstes, mehr über Asaja steht in einem Buch. Es ist das Buch der Könige. Siebter, Asaja starb. Man begrub ihn in der Stadt von David. Jotham wurde König. Achter, Sachaja wurde König von Israel. Er regierte nur 6 Monate. Neunter, er tat böse Dinge vor Gott. Er war wie Jerobeam. Zehnter, Salom machte einen Plan. Er tötete Sachaja in Jiblim. Dann wurde Salom König. Elftes, mehr über Sachaja steht im Buch der Könige von Israel. Zwölfter, Gott hatte das versprochen. Die Söhne von Jehu regierten lange Zeit. 13. Salom wurde König von Israel. Er regierte nur 1 Monat lang. 14. Menahem tötete Salom in Samaria. Dann wurde Menahem der neue König. 15. Mehr über Salom steht im Buch der Könige von Israel. 16. Menahem machte die Stadt Tabu kaputt. Er kam von Tirza. Er war sehr böse zu den Menschen dort. 17. Menahem wurde König von Israel. Er regierte 10 Jahre lang. 18. Er tat böse Dinge vor Gott. Er war wie Jerobeam. 19. König Phul aus Assyrien kam. Menahem gab ihm sehr viel Silber. 20. Menahem nahm Geld von den reichen Männern. Jeder gab 50 Silberstücke. Der König ging weg. 21. Mehr über Menahem steht im Buch der Könige von Israel. 22. Menahem starb. Sein Sohn Pekaja wurde der neue König. 23. Pekaja wurde König von Israel. Er regierte 2 Jahre lang. 24. Er tat böse Dinge vor Gott. Er war wie Jerobeam. 25. Peka machte einen Plan. Er tötete den König im Palast. 50 Männer halfen ihm. 26. Mehr über Pekaja steht im Buch der Könige von Israel. 27. Peka wurde König von Israel. Er regierte 20 Jahre lang. 28. Er tat böse Dinge vor Gott. Er war wie Jerobeam. 29. Der König von Assyrien kam. Er nahm viele Städte weg. Er brachte die Menschen nach Assyrien. 30. Hosea machte einen Plan. Er tötete Peka und wurde König. 31. Mehr über Peka steht im Buch der Könige von Israel. 32. Jotham wurde König von Juda. Er war der Sohn von Usia. 33. Er war 25 Jahre alt. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. 34. Er tat gute Dinge für Gott. Er war wie sein Vater Usia. 35. Aber die Leute gaben Gott Geschenke auf den Bergen. Jotham baute am Tempel. 36. Mehr über Jotham steht im Buch der Könige von Juda. 37. In dieser Zeit schickte Gott Feinde gegen Juda. Sie kämpften gegen das Land. 38. Jotham starb. Man begrub ihn in der Stadt von David. Ahas wurde König. 39. Das ist das Ende von diesem Bericht.